Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchie! Ende November 2015 führten wir mit der stadtteilpolitischen Initiative Hände weg vom Wedding ein ausführliches Interview. Darin ging es um deren Arbeit, um die Situation in diesem Berliner Stadtbezirk, die unter anderem von Verdrängung, Rassismus und Gentrifizierung geprägt ist, aber eben auch von kämpferischen Initiativen gegen eine solche Stadtentwicklung von oben. Der folgende gebaute Beitrag basiert auf kleinen Teilen des Interviews, ist aber um zahlreiches anderes Audiomaterial zu einer kleinen Collage über die Gruppe und deren Arbeit ergänzt. Viel Spaß! Auf unseren Anwalt. Mit seinen Tricks hat er bisher alle rausgeklagt. Die Situation. Eine Bande von Immobilienhaien sitzt zusammen im Luxusrestaurant und prostet sich zu. Bald schon sind die lästigen MieterInnen raus aus der Wohnung, die überhöhte Betriebskostenabrechnung nicht einfach hinnehmen wollten. Das ist das Setting von Folge 6 der beliebten Weddinger Daily Soap, Verdrängt in Berlin. Das ist kein Videoprojekt, sondern eher eine Art Fortsetzungsroman, der leider auf realen Begebenheiten beruht. Genau, es gibt eine Daily Soap, die wir auf jeden Fall allen wärmstens empfehlen würden, die heißt Verdrängt in Berlin. Findet ihr auf unserer Homepage, wo es vor allem halt darum geht, halt wirklich praktische Solidarität mit Betroffenen hier konkret von Zwangsräumungen auch zu leisten. Denn für uns ist es wichtig, eben mit den Betroffenen wirklich konkret auch zusammenzuarbeiten und Perspektiven, Widerstandsoptionen auch zu entwickeln. Und das ist eine Wohngemeinschaft in der Dubliner Straße gewesen, eine von vielen Wohngemeinschaften oder von Mieterinnen, die durch steigende Mieten und dadurch perspektivisch natürlich auch von Zwangsräumungen auch betroffen sein können. Und wir möchten mit dieser Kampagne, nenne ich es jetzt, oder mit der Serie Verdrängt in Berlin, nochmal darauf hinweisen, dass es wirklich jede Person auch betreffen kann, diese Problematik. Die Daily Soap findet sich auf der Website der stadtteilpolitischen Initiative Hände weg vom Wedding aus Berlin. Mit der Initiative führten wir Ende November ein Interview, das wir bald veröffentlichen werden. Im folgenden Beitrag soll darauf aufbauend, aber auch mit anderem Material der Gruppe kurz ihre Arbeit vorgestellt werden. Eines der Hauptthemen ist natürlich die Mietenfrage. Alle Menschen sollten sich frei entscheiden können, wie und wo sie wohnen möchten. Niemand anderes sollte die Möglichkeit haben, diese Entscheidung einzuschränken. Wir wollen keine Mieterhöhungen mehr erdulden und Sanierungen gegen unseren Willen haben wir satt. Alle, die eine Wohnung brauchen und wollen, sollten auch eine bekommen. Wohnungen sind Lebensräume, um die wir kämpfen werden. Wir lassen uns nicht einfach verdrängen und zwangsräumen. Vermietern und Hauseigentümern, denen es nur um noch mehr Profite geht, sagen wir den Kampf an. So heißt es unter dem Punkt Mietenstopp ist möglich im Selbstverständnis der Gruppe. Daher auch der Name Hände weg vom Wedding. Mit dem Verhindern von Zwangsräumungen, mit Demonstrationen im Kiez, mit Informationsveranstaltungen will die Gruppe auf die politischen und sozialen Verhältnisse vor Ort einwirken. Dabei spielt das Thema der Sprache natürlich auch eine Rolle. Wir probieren, so gut es geht, in mehreren Sprachen Texte und Schriften zu veröffentlichen. Das ist vornehmlich Deutsch, Englisch, Türkisch und wenn es geht Arabisch. Es ist zunehmend wichtig, weil wir möchten natürlich auch die Leute ansprechen, die bei uns im Kiez wohnen. Und es sind natürlich nicht nur Deutsch-Muttersprachlerinnen. Aber da gibt es sicherlich noch sehr viel Bedarf, das zu verbessern. Aber wir arbeiten daran und sehen auch, dass es Anklang findet. Also auch beispielsweise, wenn wir durch Kieze laufen mit einem Transparent, beispielsweise an der Demospitze, wo auch mal arabische oder türkische Phrasen oder Slogans draufstehen, dann findet das sehr wohl Anklang und es gibt uns auch ein gutes Gefühl, da auch mal über unseren Tellerrand hinauszuschauen. Abgerundet wird das von einer dezidiert antikapitalistischen und antistaatlichen Position, bei der es zuallererst darum geht, dass die Leute handeln, die direkt betroffen sind und keine Stellvertreterpolitik stattfindet. Und darum gehen wir in die Bündnisse, in die Gremien, in die nachbarschaftliche Arbeit, auf die Straße, um uns mit diesen Leuten auch zu vernetzen, um denen auch zu zeigen, dass im Rahmen dieser kapitalistischen Stadtentwicklung, Gentrifizierung ist ja in aller Munde, die Aufwertung der Stadt, der Ausverkauf der Stadt, das heißt, dass die Stadt immer mehr segregiert wird in die Menschen, die kapitalistisch profitieren vom Wohnungsmarkt und Leute, die eben nicht davon profitieren und damit halt ganz klar ausgegrenzt sind, die immer weiter von der Innenstadt in die Außenbezirke oder darüber hinaus verdrängt werden, Leute, die rassistisch kontrolliert werden in die U-Bahn, auf den Plätzen, Leute, die von Rassismus auf dem Wohnungsmarkt beispielsweise betroffen sind. Und da möchten wir eine solidarische Perspektive entwickeln. Das heißt, wie wir gerade gesagt haben, mit den Betroffenen zusammenkommen und sich gemeinsam werden und nicht das Vertrauen in Parlamente, in Parteien setzen, sondern vielmehr wirklich in einer Selbstorganisierung von unten das Ganze entwickeln. Das Motto der Initiative lautet gegen Rassismus und soziale Ausgrenzung. So ist es dann kein Zufall, dass auch das Thema Rassismus und Refugees ganz oben auf der Agenda steht. Passend dazu gab die Gruppe vor kurzem eine Broschüre heraus, in der unter anderem Antworten auf die häufigsten Vorurteile gegeben werden. Auf die Aussage, in Deutschland gibt es schon zu viele Ausländer, heißt es in der Antwort beispielsweise: Nur ungefähr 9% der in Deutschland lebenden Menschen haben keine deutsche Staatsbürgerschaft. Von diesen bilden Menschen aus anderen Ländern der Europäischen Union mit 44% die größte Gruppe. Zahlen aus 2014. Dagegen befinden sich mit rund 0,4% aller hier lebenden Menschen nur wenige Asylsuchende in Deutschland, wie Kriegsflüchtlinge und politisch Verfolgte. Gemessen an der Bevölkerungszahl nehmen andere europäische Länder wie die Schweiz und Schweden mehr als viermal so viele Asylsuchende auf wie Deutschland. Weltweit leben in Ländern des globalen Südens wie Pakistan und dem Iran die meisten Geflüchteten. Von allen 51,2 Millionen Flüchtlingen auf der Welt, Zahlen aus 2013, beantragen gerade einmal 0,2% Asyl in Deutschland. Von diesen Asylsuchenden wurden vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 2014 über 70% abgelehnt. Mehr zur Initiative, ihrer Zusammensetzung und ihren diversen Aktivitäten erfahrt ihr auf ihrem Blog unter händewegvomwedding.blogsport.eu, Hände mit AE, und bald bei uns im Interview auf unserem Blog unter aradio.blogsport.de.